Abschnitt 1 von Der Wahrheitpfad. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha. Übersetzt von Karl Eugen Neumann. Abschnitt 1, Kapitel 1 bis 3. 1. Das Paar-Kapitel. Vom Herzen gehen die Dinge aus, sind herzgeboren, herzgefügt. Wer bösgewillten Herzens spricht, wer bösgewillten Herzens wirkt, dem folgt notwendig Leiden nach, gleich wie das Rad dem Hufe folgt. Vom Herzen gehen die Dinge aus, sind herzgeboren, herzgefügt. Wer wohlgewillten Herzens spricht, wer wohlgewillten Herzens wirkt, dem folgt notwendig Freude nach, dem untrennbaren Schatten gleich. Gescholten hat man mich, verletzt, hat mich besiegt, hat mich verlacht. Wer solchen Sinn im Herzen hegt, von Feindschaft lässt er nimmer ab. Gescholten hat man mich, verletzt, hat mich besiegt, hat mich verlacht. Wer solchen Sinn zu bannen weiß, von Feindschaft lässt er eilig ab. Es wird ja Feindschaft nimmermehr durch Feindschaft wieder ausgesöhnt. Nicht-Feindschaft gibt Versöhnung an, das ist Gesetz von Ewigkeit. Die Menschen sehen es selten ein, dass Dulden uns geduldig macht. Doch wer es einsieht, wer es weiß, gibt alles Eifern willig auf. Den Wohl- und Lusterspähenden, den Sinnbetörten, Haltlosen, den Mittagmahl-Unmäßigen, den Trägen, Feigen, Schwächlichen, den hat der Tod in seiner Macht, wie Sturmwind einen schwanken Baum. Den Leid und Wehe Kennenden, den Sinnbezähmten, Standhaften, den karges Mahl Genießenden, den unentwegten, Tüchtigen, den wahrlich zwingt der Tod nicht mehr, wie Sturm nicht zwingt die Felsenwand. Wer ungeheilt von trübem Drang den trüben Rock ergreifen will, der Wahrheit und Entsagung fremd, dem ziemet nicht das Mönchgewand. Doch wer geheilt von trübem Drang feststehet in der Ordenszucht, der Wahrheit und Entsagung treu, ja, dem geziemt der trübe Rock. Wer Unreales wähnt real, Reales aber unreal, des irren Sinnes Wandelnde erreichet nicht Realität. Doch wer Reales weiß real und Unreales unreal, der rechten Sinnes Wandelnde eilt rüstig zur Realität. Gleich wie die Hütte, schlecht gedeckt, von Güssen rasch durchrieselt wird, so wird ein schlecht gewahrtes Herz durchrieselt schleunig von Begier. Gleich wie die Hütte, wohlgedeckt, von keinem Guss durchrieselt wird, so wird ein wohlgewahrtes Herz durchrieselt nimmer von Begier. Gequält hienieden, gequälet drüben, an beiden Orten ist gequält der Sünder. Den Qualentflammten erfasst Entsetzen, erkennt er seine eigene Freveltat. Beglückt hienieden, beglücket drüben, an beiden Orten ist beglückt der Gute. Den heiter Frohen erfasst Entzücken, erkennt er seine eigene lautre Tat. Es reut hienieden, es reuet drüben, an beiden Orten reuet es den Sünder. Verruchtes tat ich, seufzt er klagend, und heftiger schluchzt er an üblem Ort. Es freut hienieden, es freuet drüben, an beiden Orten freut sich der Gute. Verdienste hab ich, weiß er freudig, und seliger lacht ihm der reine Ort. Mag einer viel Vortreffliches zwar sprechen, doch sorglos trägen Sinnes nicht erfüllen, dem Hirten gleich, der Herden andrer hütet, hat keinen Teil er am Asketentum, mag einer wenig Treffliches nur sprechen, doch ganz und gar der Leere sich ergeben, erloschen der Begier, dem Hass, dem Wahne, der Einsichtige, völlig Herzerlöste, der nicht am Diesseits, nicht am Jenseits haftet, der hat Asketentumes Teil erlangt. 2. Das Ernst-Kapitel. Ernst leitet zur Todlosigkeit, Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin. Die Ernsten sterben nimmermehr, die Leichten sind den Leichen gleich. Vollkommen dieses Ernsts bewusst, in allem und in jedem Ding, sind Weise ernsten Sinnes froh, sind selig ihrer Heiligung. Die Selbstvertieften, Standhaften, die unentwegt Gewaltigen, die Weise Überwindenden, erreichen Unvergleichliches, Nibbanam, allerhöchstes Heil. Des kräftig Kühnen, klar Bewussten, des Wohlbedachten, Makellosen, Reinen, des Selbstbezähmten, Starken, Ordenstreuen, des Ernsten Ehre reift empor zur Höhe. Mit Heldenmut und ernstem Sinn, mit Selbstbezähmung und Verzicht, schafft, Standhafte, ein Eiland euch, das jeder Flut gewachsen sei. Dem leichten Sinn ergeben sich erlahmte Männer ohne Mut. Den Ernst bewahrt der weise Mann als köstlich besten Schatzeshort. Ergebt euch nicht dem leichten Sinn, o folget nicht der Liebeslust. Der ernst in sich gekehrte Mönch ist höchstem Heile selig nah. Wenn mutig mit des Ernstes Kraft der Weise sich vom Leichtsinn löst, blickt von der Weisheit warte er leidlos in diese Leidenswelt. Wie einer, der am Gipfel steht, tief unten Talbewohner sieht, betrachtet er gestählten Sinns die Toren und das Torentum. Ernst unter lässig leichtem Volk, wach unter Schlafversunkenen, dem Renner unter Kleppern gleich, besitzlos zieht der Weise hin. Durch Ernst erwarb sich Maghava, der Götterfürst, den ersten Rang. Verehrung wird dem Ernst zuteil, Verachtung trifft den Leichtsinn stets. Der ernsten Mutes frohe Mönch, der Graus erkennt im leichten Sinn, empfindet jedes Daseinsband, ob grob, ob fein, wie Feuersglut. Der ernsten Mutes frohe Mönch, der Graus erkennt im leichten Sinn, entronnen der Vergänglichkeit, ist baldig dem Nibbanam nah. 3. Das Herzkapitel. Das aufgeregte, schwanke Herz, das schwer sich festigt, schwer gehorcht, vom Weisen wird es schlicht gemacht, wie Pfeilholz von des Bogners Hand. Wie Fischlein aus der Wasserflut gelockt, geschleudert auf das Land, so zuckt und zappelt dieses Herz in Todesangst und Todesfurcht. Des raschen, schwer bezwingbaren, des ungezügelt schweifenden, des wilden Herzes Bändigung ist gut, gebändigt wirkt es heil. Das äußerst schwer Ergründliche, das heimlich tief Verborgene, das jedem Wunsch gefüge Herz, das, Weise, habet wohl in Acht, das Wohlgewahrte wirket heil. Weit wandert, einsam schweift es hin, das Körperlose, Innerste, das Herz, wer das bezwingen kann, entkommt aus diesem Todesreich. Das unstete, zerstreute Herz, der wahren Lehre unkundig, das flatterhaft Befriedigte, das reift zur Weisheit nicht heran. Geklärt von Herzens Glutenstrom, befreit von Geistes Ungestüm, dem Guten und dem Bösen fern, kein Fürchten kennt der Wachende. Dem irdnen Krug vergleiche diesen Körper, worin dein Herz als Festung du verteidigst. Zertriff den Tod mit vollem Weisheitsstrahle und hüte den Besiegten, sei unnahbar. Gar bald wird dieser Körper da am Boden liegen, unbewusst, der elende, erbärmliche, gleich unnützbaren Abfällen. Was Feind dem Feinde tun kann, was Hass dem Hass erdenken mag, das schlechtem Sinn ergebene Herz fügt Schlimmeres dem Eigner zu. Was Vater und was Mutter auch, was auch Verwandte, Freunde tun, das rechtem Sinn ergebene Herz fügt Besseres dem Eigner zu. Ende von Abschnitt 1. Abschnitt 2 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 2, Kapitel 4 bis 6. 4. Das Blumenkapitel. Wer wird diese Welt überwältigen, dies Todesreich mit seiner Götterschar? Wer wird den leuchtenden Wahrheitpfad, wie der Edle eine Blume, sich erpflücken? Wer kämpft, wird die Welt überwältigen, dies Todesreich mit seiner Götterschar? Wer kämpft, wird den leuchtenden Wahrheitpfad, wie der Edle eine Blume, sich erpflücken? Als Schaumgebild betrachte diesen Körper, erkenne wohl sein trügerisches Dasein. Zerbrich des Todeskönigs Blumenpfeile, entschwinde dem Bereiche seiner Herrschaft. Den holde Blumen pflückenden, den Herzenslust gefesselten, ergreift, wie Hochflut überfällt, ein schlafend Dorf, der Jache tot. Den holde Blumen pflückenden, den Herzenslust gefesselten, noch ungesättigt im Genuss, zwingt ihn der Tod in seine Macht. Wie eine Biene Honigseim aus milder Duftesblüte saugt und dann gesättigt weiterfliegt, so wandle mittags auch der Mönch. Nicht anderer Fehler, anderer Pein, nicht ihr getan und nicht getan, blick dir ins eigene Herz hinein, sieh dein getan und nicht getan. Wie köstlich aufgeblühter Kelch, duftlos, doch voller Farbenreiz, so ist ein schön gesprochenes Wort unwirksam, wenn kein Handeln folgt. Wie köstlich aufgeblühter Kelch, voll Duft und voller Farbenreiz, so ist ein schön gesprochenes Wort erwirksam, wenn das Handeln folgt. Gleich wie aus reichem Blumenkorb viel Kränze man erflechten kann, so flechte viel Verdienstliches der Sterbliche ins Leben ein. Dem Wind entgegen ziehen nicht Blütendüfte, noch Sandelhauch, noch Blumenwohlgerüche. Doch selbst den Sturm durchweht der Duft der Guten. Der Duft des Edlen dringt nach allen Seiten. Das Sandelholz, den Evabaum, die Lotusblüte, den Jasmin, all diese Düfte übertrifft der Wohlgeruch des Tüchtigen. Nicht weit erstreckt sich jener Duft vom Sandelholz, vom Evabaum. Der Wohlgeruch der Tüchtigen weht über alle Götter hin. Die Fährte dieser Tüchtigen, der ernst ergriffenen Wandelnden, der völlig klar Vollendeten, ist unsichtbar dem Todesgott. Gleich wie auf einem Haufen Mist, geschichtet an dem Straßenrand, ein Lotushaupt erstehen mag, wohlriechend, herrlich anzuschauen, so strahlt aus wirrer Welt hervor, weit über alles blinden Volk, in Weisheit klarer Heiligkeit, ein Jünger des erwachten Herrn. 5. Das Torenkapitel. Lang ist die Nacht dem Wachenden, lang ist der Weg dem müden Leib, lang ist der unverständigen Wahrheitverkenner Wandelsein. Triffst du auf deiner Wanderschaft den Besseren, den Gleichen nicht, so wandre einsam, wackern Muts, mit Toren schließt man keinen Bund. Ich habe Kinder, habe Geld, Geschlagenen Geistes, denkt der Tor, sich selbst besitzt man nicht einmal, geschweige Kind, geschweige Gut. Ein Tor, der seine Torheit merkt, wahrhaftig weise heißt man ihn. Ein Tor, der sich ein Weiser dünkt, wahrhaftig, der wird Tor genannt. Wenn auch sein ganzes Leben lang der Tor um einen Weisen ist, er wird die Wahrheit nicht verstehen, dem Löffel in der Suppe gleich. Wenn auch nur einen Augenblick der Sinnige den Weisen sieht, er wird die Wahrheit schnell verstehen, gleich wie die Zunge Suppe schmeckt. Als Eigenfeinde würgen sich die Toren, die Verblendeten, begehen böser Taten Schuld, erwerben bittre Sündenfrucht. Nicht solche Tat ist wohlgetan, die Reue schwer alsbald uns quält, und deren Lohn man kummervoll mit herbem Tränenblick empfängt. Doch solche Tat ist wohlgetan, die aller Reue ledig geht, und deren Lohn man freudevoll in milder Heiterkeit empfängt. Das Süße hat der Tor im Sinn, solang die Sünde nicht gereift, ist aber reif die Sündenfrucht, dann fällt dem Leiden er anheim. Mag alle Monat einmal nur so viel auf Grases Spitze geht, der Tor an Nahrung gönnen sich, vom Werte der Verstehenden, der Recht die Dinge Wägenden, erlangt er auch kein Sechzehntel. Die jetzt vollbrachte, böse Tat gerinnt nicht gleich wie frische Milch, verzehrend folgt dem Toren sie, wie Feuer unter Asche glüht. Sofern zu eigenem Nachteil nur Erkenntnis sich im Torenhaupt erhebt, erdrückt sein kleines Glück, das Hirn zermalmend, jählings sie. Gar manchen reizt des Pöbels Gunst, lockt Vorrang in der Jüngerschar, sticht Herrschaft in der Mönchklausur, Verehrung in der Laienwelt. Ich, ja, wahrhaftig, hab's gekonnt, sie alle mögen's wissen nur, die Weltlichen und Geistlichen, mir, wahrlich, soll an jedem Ort, zu jeder Zeit, in jedem Ding, das ganze Volk zu Willen sein. Das ist der Wunsch des Törichten, und heftiger wächst Gier und Stolz. Erkenntnis, wahrlich, bringt Gewinn, Erkenntnis deckt Nibbanam auf. Der also dies Ergründende, der Jünger des erwachten Herrn, ertrage Ehren gleichgültig, erweihe sich der Einsamkeit. 6. Das Waisenkapitel. Als Schatzverkünder gelte dir ein Mann, der weiß, was trefflich ist, der Denker, der das Wort erwägt, als Weiser sei er hochgeschätzt. Verehrung eines solchen Manns führt Übel nicht, führt Wohl dir zu. Erlehre lauter, deute fein und halte rein die Ordenszucht. Als Freund ist er den Guten wert, nur Schlechte sehen den Feind in ihm. Ergib dich schlechten Freunden nicht, ergib dich nicht gemeinem Volk. Die edle Freundschaft halte hoch, den besten Männern schließ dich an. Wahrheit beseligt, heiter, froh, geklärten Geistes, reinen Sinns, im Dauerglück der Heilsordnung verweilt der Weise wonniglich. Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, die Zimmerer schlichten schlanke Balken ab, sich selber wahrlich machen Weise schlicht. Wie hoch erhabener Felsengrat in Stürmen unbeweglich steht, so stehen im Tadel, stehen im Lob die Weisen unerschüttert da. Wie tiefer, klarer Alpensee hell durchsichtig im Lichte liegt, wird durch der Wahrheit lautres Wort hell durchsichtig der Weisen Sinn. Die Edlen wandern hin an alle Orte, kein Wunscheston erklingt in den Gestillten, vom Wohl berührt, so wie berührt vom Wehe, kein schrilles Wort vernimmt man von den Weisen. Nicht für dich selbst und nicht für einen andern, nicht wünsche Söhne, Reichtum, Königsherrschaft, nicht wünsch dir widerrechtliches Gedeihen. Sei redlich du und tüchtig, standhaft, weise. Gar wenige des Menschenvolks durchkreuzen diesen Weltenstrom. Das ganze übrige Geschlecht eilt nur am Ufer hin und her. Doch jene Wahrheitdürstenden ergeben einem einzigen Ziel, dem völlig klar verkündeten, dem klar erkannten Wahrheitwerk. Sie werden kreuzen dieses Reich, den ungeheuern Todesstrom. Gemeinem Wesen abgewandt, weih edlem Werk der Weise sich. Als Bettelmönch vom Hause fort, der Heimatstätte fern und fremd, gelüste ihn der Einsamkeit, der schwer genießbaren Genuss. Entgangen gierer Leidenschaft, erlöst vom Wünschen, willensrein, entglühe aller tiefstem Grund der Weise jeden Herzenshang. Die in vollkommener Heiligung gestählten, herzvollendeten, die wunschentwunden Wandelnden, die Daseinsende Seligen, die wahnerwacht Erstrahlenden, das sind die Welterloschenen. Ende von Abschnitt 2. Abschnitt 3 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 3, Kapitel 7 bis 9. 7. Das Heiligenkapitel. Der seinen Weg gegangen ist, der Sorgenüberwältiger, der überall Entdaseinte, der hinter sich zurücke ließ das ganze Kettenlabyrinth, genesen ist er jeder Qual. Verstehende erheben sich, voll Ekel an der Häuslichkeit, wie Schwäne fort vom Sumpfe ziehen, verlassen frei sie Haus und Hof. Der Gang der Fülle fliehenden, Ernährung klar erkennenden, im leeren, unbeschreiblichen, erlösenden, verweilenden, gleich wie der Vögel Himmelsflug, ist schwer erfindbar derer Gang. Der Pfad des Wahnerloschenen, des Atzung Unabhängigen, im leeren, unbeschreiblichen, erlösenden, verweilenden, gleich wie der Vögel Himmelsflug, ist schwer erfindbar dessen Pfad. Den Heitern, dessen Sinne sanft geworden, wie Wagenlenkers wohlbezähmte Rosse, den Dünkel ledigen, den Wahnerlösten, die Götter selbst beneiden einen solchen. Der Erde gleich, die niemals zornig wird, wie Steingetäfel, unerregbar stark, hell durchsichtig, wie schlammgeklärter See, kein solcher kehrt zurück ins Wandelsein. Gestillt ist seines Herzens Sinn, gestillt das Wort, gestillt die Tat des weisheitsklar Vollendeten, des friedestillen Heiligen. Wer keinem Hörensagen traut, wer weiß, was unvergänglich ist und das Vergängliche vertilgt, der Raum und Zeit Zermalmende, der Willenswahn Entsündigte, ist wahrlich allerhöchster Held. Sei's nah dem Dorfe, nah dem Wald, sei's in der Ebene, im Gebirg, die Stätte, wo ein Heilger weilt, ist ein entzückend schöner Ort. Entzückend ist der Waldesgrund, wo sich die Menge nicht ergetzt, ergetzen gierlos Heilge sich. Sie jagen nicht den Lüsten nach. 8. Das Tausendenkapitel. Und seien's tausend Worte auch, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Sinnspruch ist vortrefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Und seien's tausend Strophen auch, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Strophensatz ist trefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Wer auch 100 Strophen spricht, geordnet ohne Sinn und Zweck, ein Wahrheitsspruch ist trefflicher, der Frieden dem Vernehmer bringt. Nicht wer 10.000 Mann am Schlachtfeld überwältigt hat, wer einzig nur sich selbst besiegt, der wahrlich ist der stärkste Held. Vorzüglicher als Völkersieg ist eigenen Herzens Bändigung. Dem selbstbezwungen Lebenden, beständig standhaft Wandelnden, dem kann kein Gott, kein Genius, selbst Satan mit dem Brahma nicht den Sieg entreißen irgendwie, dem also stets Verweilenden. Magst Tausenden allmonatlich durch 100 Jahre Spendung tun, verehrst nur einen Augenblick, du einen Selbstgewaltigen, ist diese Ehrung trefflicher als Spenden 100 Jahre lang. Und dienst du volle 100 Jahr dem Feuerkult im Waldeshain, verehrst nur einen Augenblick, du einen Selbstgewaltigen, ist diese Ehrung trefflicher als Opfern 100 Jahre lang. Was immer auch ein frommer Lohnbegehrer im Lauf des Jahres opfern mag und beten, dies alles taugt auch keinen einzigen Heller. Verneigung vor den Tüchtigen ist besser. Dem liebevoll Begrüßenden, Gereifte stets Verehrenden, erreift Gelinde vielerlei, der Leib, das Leben, Wohlsein, Kraft. Und lebt man 100 Jahre auch, untüchtig, ohne ernsten Sinn, weit besser ist ein einziger Tag des selbstvertieften Tüchtigen. Und lebt man 100 Jahre auch, unweise, ohne ernsten Sinn, weit besser ist ein einziger Tag des selbstvertieften Wissenden. Und lebt man 100 Jahre auch, unstrebsam, ohne Kampfesmut, weit besser ist ein einziger Tag des starken, Mutergriffenen. Und lebt man 100 Jahre auch, unkundig dieser Wandelwelt, weit besser ist ein einziger Tag des Wandelwelterkennenden. Und lebt man 100 Jahre auch, unkundig des Erlösungswegs, weit besser ist ein einziger Tag des Toderlösung-Kennenden. Und lebt man 100 Jahre auch, unkundig jenes höchsten Ziels, weit besser ist ein einziger Tag des höchsten Ziel Erschauenden. 9. Das Sündenkapitel. O wende bald zum Guten dich, verschließ dein Herz dem Sündentrieb, denn wer nur lässig Rechtes tut, bleibt doch der Sünde wohlgeneigt. Wenn Sündiges der Mensch getan hat, so tue er es nimmer wieder. Noch denke er daran mit Sehnsucht, denn schmerzlich brennet Sündenfülle. Wenn Treffliches der Mensch getan hat, so tue er es immer wieder, und denke stets daran mit Sehnsucht, denn glücklich machet Tugendfülle. Auch einem Bösen geht es gut, solang das Böse nicht gereift. Ist aber reif die böse Frucht, dann geht es schlecht dem schlechten Mann. Auch einem Guten geht es schlecht, solang das Gute nicht gereift. Ist aber reif die gute Frucht, dann geht es gut dem guten Mann. Das Böse achte nicht gering, darüber bin ich längst hinaus. Ein Tropfen nach dem anderen füllt endlich doch den Wasserkrug. Voll wird des Toren Sinn und Herz, allmählich sammelnd Böses an. Das Gute achte nicht gering, darüber bin ich längst hinaus. Ein Tropfen nach dem anderen füllt endlich doch den Wasserkrug. Voll wird des Weisen Sinn und Herz, allmählich sammelnd Gutes an. Gleich wie ein reicher Handelsherr, mit vielem Gut, doch schlecht beschützt, den düstern Räuberhohlweg flieht, gleich wie der Lebensfreudige zurückbebt vor dem Giftpokal, so scheue alles Sündige. Wenn unverwundet deine Hand, magst ruhig du berühren Gift, die heile Haut durchdringt es nicht, kein Übel quält den Sündlosen. Wer einem rechtgesinnten Manne Unrecht tut, dem Graden, Standhaften, dem Makellosen, auf jenen Toren fällt zurück das Unrecht, wie feiner Staub, den man dem Wind entgegenwirft. Als Embryo kehrt der zurück, zur Hölle der Verworfene. Zum Himmel steigt der Gute auf, total erlischt der Heilige. Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, nicht findet in der Welt man jene Stätte, wo man der eigenen Schuld entfliehen könnte. Nicht in der Luft, nicht in der Meerestiefe, nicht in dem Herzen fernster Bergeshöhle, nicht findet in der Welt man jene Stätte, wo man dem Tode nicht erliegen müsste. Ende von Abschnitt 3. Abschnitt 4 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 4, Kapitel 10 bis 12. 10. Das Qualenkapitel. Ein jedes Wesen scheuet Qual, ein jedes Wesen flieht den Tod. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Ein jedes Wesen scheuet Qual, und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Wer mitleidslos die Wesen quält, die heiß begehren, so wie er, wohlauf zu sein und frohgemut, erlangt kein Wohl nach seinem Tod. Wer mitleidsvoll kein Wesen quält, das heiß begehret, so wie er, wohlauf zu sein und frohgemut, erlanget Wohlsein nach dem Tod. Zu keinem rede hart und rau, leicht möchte er's erwidern dir. Gar schmerzlich, ach, ist Zank und Streit, zu Tätlichkeiten kommt es bald. Gelangst in Aufruhr nimmer du, gleich einer Glocke, die zersprang, so hast Nibbanam du erreicht, kein Sturmgeläute gibt es mehr. Gleich wie der Hirt die Herde mit dem Stocke in die Ställe treibt, so treibt das Alter und der Tod die Lebenden dem Ende zu. Verwerfliches begeht der Tor und denkt dabei nicht weiter dran, dann aber brennt die eigene Tat den Unbedachten glühend heiß. Wer friedlos naht den Friedlichen, wer strafend quält die Straflosen, eilt zehnfach Üblem schleunig zu, zum einen oder anderen. Er mag erfahren bitteres Leid, Verlust von Gütern und den Tod. Es kann ihn treffen Irrsinns Nacht, so wie auch schwerer Krankheit Qual. Der König mag ihn vorladen und halten fürchterlich Gericht. Sein Weib, sein Kind mag hinsiechen, sein Hab und Gut zugrunde gehen. Verzehren und vernichtigen des Feuers Wut ihm Haus und Hof, und stirbt er, tritt der Ruhlose ins Dasein in der Höllenwelt. Nicht diese und nicht jene Büßerregel entblößten Körpers sitzen, stehen und gehen, das Haar in Scheitelflechten aufzubinden, geweihte Zeichen auf die Stirne salben, zuweilen aller Nahrung sich enthalten, ekstatisch regungslos am Boden liegen, den Leib mit Asche, Staub und Mist bestreuen, auf seinen Fersen stetig auszuharren, kann läutern den, der noch Begehrung heget. Und wenn auch einer schmuck und reinlich aussieht, beruhigt, friedreich, standhaft, keuschen Wandels, der keinem Wesen etwas Böses zufügt, der ist ein Brahmane, ein Büßer ist ein Jünger. Gibt's einen Mann wohl in der Welt, des Schamgefühl so mächtig ist, dass jedem Anstoß er entgeht, gleich wie dem Sporn ein edles Ross? Gleich wie ein edles Ross vom Sporn getroffen, so seid ergriffen, eifrig, unermüdlich. Durch Recht Vertrauen, rechtes Leben, rechtes Streben, durch rechte Selbstvertiefung, rechte Seinsergründung, durch rechtes Wissen und durch rechten Wandel, stets einsichtvoll und gleichmütig verweilend, mögt überwinden ihr dies ganze Leiden. Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, die Zimmrer schlichten schlanke Balken ab, sich selber, wahrlich, machen Dulder schlicht. 11. Das Alterkapitel. Wie kann man lachen, lustig, froh, da alles Sein in Flammen steht? Von tiefster Finsternis umhüllt, sehnt ihr euch nicht empor zum Licht? Sieh dieses bunte Scheinbild an, das ganz aus Wunden nur besteht, das sieche, voll von Willensdrang, das dauerlos erstirbt, verstiebt. Das Alter zehret diesen Leib, ein Nest ist er für Seuchenbrut, gebrechlich jeden Augenblick, die faule Masse löst sich auf, denn Tod ist ja des Lebens Zweck. Was hat man doch dorthin gelegt, wie Kürbisse zur Herbsteszeit? Gelbgraue Schädelknochen sind's. Wer hat da Lust, noch froh zu sein? Die Knochenburg, bedeckt mit Fleisch, erfüllt von Blutes, Saft und Kraft, beherbergt Alter, Not und Tod, Hochmut und Stolz und Heuchelei. Gebrechlich wird der schöne Königswagen, und auch den Körper da beschleicht das Alter. Der edlen Lehre aber wird nicht älter, die Edlen wahrlich lernen von den Edlen. Wer nichts gehört hat, nichts versteht, der altert nur nach Ochsenart. Sein Bauch wächst immer mehr und mehr, doch seine Einsicht wachset nicht. Endlosen Lebens Seinsformen hab immer wieder ich durchirrt, den suchend, der dies Haus erbaut, leidvoll ist stets erneutes Sein. Erkannt bist, Hauserbauer du, nicht mehr wirst du das Haus erbauen. All deine Balken sind zerstört, vernichtet ist das ganze Haus. Vernichtung selig hat das Herz des Wollens Aufhebung erreicht. Wer nicht der Welt entsaget hat, noch Geld erwarb, solang er jung, siecht wie ein alter Reiher hin an einem Fisch erstorbenen Sumpf. Wer nicht der Welt entsaget hat, noch Geld erwarb, solang er jung, liegt da zerbrochenem Bogen gleich, beweinend längst entschwundene Kraft. 12. Das Selbstkapitel. Wem teuer ist das eigene Selbst, der hüte es in treuer Hut. Drei tief einsame Nachtstunden durchwache stets der weise Mann. Sich selbst zuerst befestige der Weise auf dem rechten Pfad, dann erst belehre andere er, kein Fehl, kein Tadel ziemet ihm. Wer also, wie er's andere lehrt, das eigene Selbst bezwingen kann, mag auch bekehren dann, vielleicht. Sich selbst besiegen, das ist schwer. Das Selbst nur ist des Selbstes Herr. Welch höhern Herrn gäb es wohl? Mit allbezähmtem Selbst, fürwahr, erlangt man schwer erlangbaren, besitzt man einzig seltenen Herrn. Die böse Tat, vom Selbst getan, vom Selbst erzeugt, vom Selbst gereift, zermalmt den Toren, wie Gestein zermalmt vom Diamanten wird. Wes Bosheit keine Grenzen kennt, der bringt sich selbst gar bald dahin, Lianen gleich von ihr umstrickt, wo ihn sein Feind zu sehen wünscht. Leicht ist das Schlechte, Sündige, das, was uns selbst nur Unheil schafft. Was aber frommt, was aber gut, ach, wie so äußerst schwer ist das. Wer schmähend schilt die Heilsordnung der Heiligen, Vollendeten, der treu und standhaft Wandelnden, er selbst dem Schlechten zugetan, reift ähnlich dem Katakobaum sich selbst Verderbens Früchte aus. Das eigene Selbst tut Sündiges, das eigene Selbst ist bösgesinnt. Das eigene Selbst flieht Sündiges, das eigene Selbst ist reingesinnt. Selbst ist man böse oder rein, kein anderer kann Erlöser sein. Das eigene Heil gib nimmer auf, um Fremden noch so großen Heils. Hast du das eigene Heil erkannt, gedenke eifrig deiner selbst. Ende von Abschnitt 4. Abschnitt 5 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha. Übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 5, Kapitel 13 bis 15. 13. Das Weltkapitel. Gemeines fliehe überall, leb nicht in dumpfer Trägheit hin, verabscheue, was falsch und schlecht, treib in der Welt dich nicht umher. Sei wachsam, halte standhaft aus, geh weiter deinen rechten Gang. Wer recht geht, lebet glücklich hier in diesem und in jenem Sein. Geh weiter deinen rechten Gang, folg nicht dem falschen, bösen Weg. Wer recht geht, lebet glücklich hier in diesem und in jenem Sein. Als Schaumblase sieh diese Welt, als Luftgebild sieh diese Welt. Dann sieht dich, der du also schaust, der Herr des Todes nimmermehr. Geht, schaut euch an die schöne Welt, die wie ein Königswagen gleist. Nur Toren sind hineinverstrickt, kein Band hält mehr die Wissenden. Wer früher törig sorglos war, doch endlich seine Schuld erkennt, der leuchtet durch die finstre Welt, gleich wie der Mond aus Wolkennacht. Wer einst begangene böse Tat in wahrer Buße tief bereut, der leuchtet durch die finstre Welt, gleich wie der Mond aus Wolkennacht. In blinder Nacht liegt diese Welt, klar sehen hier nur wenige. Dem netzbefreiten Vogel gleich steigt selten einer himmelwärts. Flamingos fliegen durch die Luft, magiegewaltig Mächtige durchfliegen jedes Raumes reich. Als Sieger im Verneinungskampf entfliegen Heilige der Welt. Ein lügenhafter, falscher Mensch, der aller Wahrheit abgesagt und sorglos wähnt, dass ja der Tod das Ende seines Wesens sei, der ist zu jedem Fehl bereit. Nicht, wahrlich, steigen Geizige zur Welt der Götter, die Törigen verpönen Liebesgaben. Der Weise aber freuet sich des Gebens, wird gebend selig diese Welt verlassen. Vorzüglicher als Kaisermacht, vorzüglicher als Himmelsglück, vorzüglicher als Weltherrschaft ist des Erlösungsweges Ziel. 14. Das Buddho-Kapitel. Des Sieg nicht wieder übersiegt wird, dem Siegend keiner mehr entgegenziehet, ihn, den Erwachten, Allerkenner, den Unergreifbaren, könnt ihr nicht greifen. Den nirgendwo ergreifen können des Wollens gierig heiße Daseinstriebe, ihn, den Erwachten, Allerkenner, den Unergreifbaren, könnt ihr nicht greifen. Den einsichtfroh Entsagenden, in tiefster Ruh Beseligten, die Götter selbst beneiden ihn, den Auferwachten, Standhaften. Schwer ist es, Mensch zu werden hier, schwer lebt sich's bei den Sterblichen, schwer hört man von dem wahren Heil, schwer trifft man einen Buddho an. Sich allem Bösen wenden ab, erkämpfen Gutes Schritt um Schritt, sein Herz von Schlacken rein zu glühen, das ist erwachter Lehrgebot. Geduld ist höchste Buße, Dauertugend das höchste Heil, das künden an Erwachte. Und Pilger ist nicht, wer den andern angreift, Asket nicht, wer mit andern sich verärgert. Nie streiten, niemals greifen an, in reiner Zucht gezügelt sein, beim Mahle kennen rechtes Maß, an fern entlegnem Orte ruhn, nach hohem Ziele herzbestrebt, das ist erwachter Lehrgebot. Kein Regen Goldes sättigt je der Menschen stets erneute Gier. Begierden trügen, schmerzen uns, in solchem Wissen wohlbewährt, sogar für höchste Himmelslust, ganz ohne Herz und ohne Sinn, beseligt einen wahren Sohn des siegreich Allvollendeten, einzig des Wollens Aufhebung. Wie manche Zuflucht suchet man, gepeitscht von wilder Schreckensfurcht, als Berg und Fels, als Wald und Hain, geweihten Baums und Altars statt. Doch dies gewährt nicht Sicherheit, dies ist die höchste Zuflucht nicht. An solcher Zufluchtsstätte wird all unser Leiden nicht gestillt. Wer bei dem Buddho, seinem Wort und seinen Jüngern Zuflucht fand, erkennt mit voller Weisheitkraft die heiligen vier Wahrheiten: das Leid, des Leidens Ursache, des Leidens Überwältigung, den heil'gen, achtgeteilten Weg, der zu des Leidens Ende führt. Dies wahrlich bietet Sicherheit, dies ist die höchste Zuflucht uns. Wer diese Zuflucht sich erkor, wird allen Leidens selig frei. Ein edler Mann tritt selten auf, nicht überall entstehet er. Wo ein Erhabener erscheint, gedeihet alles Volk umher. Gut, dass Erwachte auferstehen, gut, dass sie Wahrheit lehren uns. Gut Eintracht in der Jüngerschaft, gut die Askese friedlicher. Wer Ehrungswürdige verehrt, die Buddhos oder Jünger auch, die jeden bösen Trieb besiegt, die allem Gram und Schmerz entrückt, wer solche Männer hoch verehrt, die Allerlösten, Furchtlosen, des großes, großes Heilverdienst ist unermesslich, unschätzbar. 15. Das Glückkapitel. O, wie so glücklich leben wir, haßlos unter Gehässigen! In dieser hasserfüllten Welt verweilen hasserlöset wir. O, wie so glücklich leben wir, heil unter den Unheilbaren! In dieser heilverlornen Welt verweilen heilgesundet wir. O, wie so glücklich leben wir, gierlos unter den Gierigen! In dieser gierverzehrten Welt verweilen giergesundet wir. O, wie so glücklich leben wir, die wir gar nichts besitzen, nichts! Von Heiterkeit durchsättiget, wie lichte Götter strahlen wir. Ein Sieg erzeuget Wut und Hass, Besiegte leben unglücklich. Glücklich lebt der Beruhigte, gleich fern von Siegeslust und Not. Kein Feuer brennt wie Lustbegier, kein Sündenübel gleicht dem Hass, kein Leiden gleicht dem Lebenswahn, kein größeres Glück als höchste Ruh. Der Hunger ist das höchste Weh, der Lebenswahn das höchste Leid. Wer dies der Wahrheit treu erkannt, dem ist Nibbanam höchstes Glück. Gesundheit ist das höchste Gut, Zufriedenheit der reichste Schatz, Gemütsruhe der beste Freund, Nibbanam allerhöchstes Glück. Wer jenen köstlichen Geschmack der Einsamkeit gekostet hat und im Genusse tiefer Ruh beglückt, beseliget verweilt, leidlos ist der und sündenfrei, einschlürfend den Erlösungstrank. Vortrefflich Edele zu sehen, mit ihnen sein ist stets Gewinn. Wer nichts mit Toren schaffen muß, o, der sei früh und spät beglückt. Wer törig mit den Toren lebt, der wandelt langer Irrnis Pfad. Denn Torenumgang schafft uns Leid, gleich wie ein Feind auf Schritt und Tritt. Doch hold beglücken Weise uns, gleich wie ein teures Wiedersehen. Dem Standhaften, dem Weisen, viel Erfahrenen, der lasttiergleich, geduldig tragend ausharrt, der stets getreu der Heilsordnung ergeben, dem also edlen, guten, einsichtvollen, dem folge nach, gleich wie der Mond den Sternen. Ende von Abschnitt 5. Abschnitt 6 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 6, Kapitel 16 bis 18. 16. Das Liebeskapitel. Bequem und lässig, kleingesinnt, zu ernstem Leben unfähig, sein Wohl aufopfernd schnöder Lust, beneidet man den Standhaften. Leb im Verein mit Lieben nicht, gleich wie auch nicht mit Unlieben. Getrennt von Lieben sein ist Leid, Leid ist Verein mit Unlieben. Daher schließ dich an Liebes nicht, geliebtes Lassen ist so schlimm, kein Daseinsband verstricket den, dem nichts mehr lieb noch unlieb ist. Aus Liebem sprießet Gram hervor, aus Liebem sprießet Furcht hervor. Wer sich von Liebem losgesagt, hat keinen Gram und keine Furcht. Aus Freude sprießet Gram hervor, aus Freude sprießet Furcht hervor. Wer von der Freude losgelöst, hat keinen Gram und keine Furcht. Aus Wollust sprießet Gram hervor, aus Wollust sprießet Furcht hervor. Wer von der Wollust losgelöst, hat keinen Gram und keine Furcht. Der Leidenschaft entsprießet Gram, der Leidenschaft entsprießet Furcht. Wer von der Leidenschaft erlöst, hat keinen Gram und keine Furcht. Dem Lebenstrieb entsprießet Gram, dem Lebenstrieb entsprießet Furcht. Wer losgelöst vom Lebenstrieb, hat keinen Gram und keine Furcht. Den Ordensregel wahrenden, den klar die Lehre kennenden, den rechtlichen, wahrhaftigen, den seine Pflicht erfüllenden, den schätzt und liebet alles Volk. Wer sich nach dem Unnennbaren im Innersten ergriffen sehnt, erstorben aller Willensgier, der heißt ein Aufwärtssteigender. Den lang entbehrten, teuern Mann, der heil aus fremden Landen kommt, begrüßet bei der Wiederkehr all seiner Lieben traute Schar. So wahrlich auch empfangen ihn, der Gutes tat, im neuen Sein die guten Taten insgesamt, wie Freunde einen lieben Freund. 17. Das Zornkapitel. Den Zorn gib auf, verlasse allen Hochmut, befreie dich von allen Daseinsbanden. Der an dem Körperlichen nicht mehr haftet, den Untreffbaren treffen keine Leiden. Wer seinen raschen Zorn anhält, wie ein Gespann in vollem Lauf, den nenne Wagenlenker ich, nur Zaumhälter sind andere. Durch Sanftmut triff den Zornigen, den Bösen durch die gute Tat. Schenkend besieg den Geizigen, den Lügner durch das wahre Wort. Sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und gib, wenn man um wenig fleht. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du zu den Göttern dich. Die keinem Wesen Leides tun, die heilig wandeln immerdar, gehen ein ins Unvergängliche, wo alles Weh total erlischt. Den wachsam stets Verweilenden, bei Tag und Nacht sich Übenden, Nibbanam heißbegehrenden, entschwindet aller Willenswahn. Nicht war es bei den Alten so, wie bei den Heutigen der Brauch, zu schmähen den, der schweigsam bleibt, zu schmähen den, der vieles spricht, zu schmähen auch den, der maßvoll spricht, zu schmähen jeden in der Welt. Es war nicht und es wird nicht sein und lebt auch gegenwärtig nicht ein überall Geschmäheter, ein überall Gepriesener. Wenn aber die Verständigen, den Weisen, Reinen, Standhaften, den makellosen Heiligen einmütig preisen Tag für Tag, ihn, der dem reinsten Golde gleicht, wer möchte schmähen dann solchen Mann? Sogar die Götter preisen ihn, selbst vom Brahma wird er verehrt. Der Taten ungestüm halt an, im Handeln sei du wohlbezähmt, verlasse böser Taten Pfad, dem guten Handeln bleibe treu. Der Worte ungestüm halt an, im Reden sei du wohlbezähmt, verlasse böser Rede Pfad, der guten Rede bleibe treu. Des Herzens ungestüm halt an, im Denken sei du wohlbezähmt, verlasse bösen Sinnens Pfad, dem guten Denken bleibe treu. Die Weisen, welche wohlbezähmt in Taten und in Worten sind, die Weisen, die ihr Herz bezähmt, ja, diese nennt man ganz bezähmt. 18. Das Fleckenkapitel. Verwelktem Blatte gleichst du heute, des Todes Diener harren deines Kommens schon. Du stehst am Rande deines Lebens, für Reisezehrung aber hast du nicht gesorgt. Erglühe selbst als eigene Leuchte, entbrenne eilig, werde weisheitsfroh. Von allem Unreinen geläutert, enteilest du ins Reich der Heiligen. Zu Jahren bist du nun gekommen, bist nun dem Tode nah und näher. Kein weiterer Aufenthalt wird dir nunmehr zuteil, für Reisezehrung aber hast du nicht gesorgt. Erglühe selbst als eigene Leuchte, entbrenne eilig, werde weisheitfroh. Von allem Unreinen geläutert, wirst nimmer du Geburt und Alter schauen. Der Weise treibe nach und nach, allmählich und zur rechten Zeit, geschicktem Silberschmiede gleich, des eigenen Herzens Flecken aus. Wo auf dem Eisen sich der Rost erhebt, zerfrisst von dort er weiter das Metall. So auch erfährt durch eigene Taten der übermütige Verderbensunheil. Nicht Übung ist des Spruches Fluch, des Hauses Fluch Bequemlichkeit, die Eitelkeit der Schönheit Fluch und Trägheit Fluch dem Wachsamen. Besudelt ist ein schamlos Weib, besudelt, wer aus Absicht gibt, besudelt jede böse Tat in diesem und in jenem Sein. Doch schlimmere Besudelung, ja, allerschlimmste gibt es noch. Verblendung ist das tiefste Schwarz. Von diesem Makel reinigt euch und werdet, Jünger, fleckenlos. Der Unverschämte, Listige, der Streitbold, Schreier, Brahmarbas, der Krähenfreche, Dummdreiste, der lebt gar leicht in seinem Schmutz. Doch schwer lebt, wer bescheiden ist, wer stets dem Reinen zugetan, wer frei von Schmutz und Übermut einsichtig lautres Leben führt. Wer Lebewesen niederschlägt, wer Lug und Trug beharrlich treibt, wer nimmt, was ihm nicht angehört, wer seines nächsten Weib verführt, wer rauschbegehrend trinkt und trinkt und sich der Schlemmerei ergibt, der gräbt hier in der Welt sich selbst durch solches Tun die Wurzeln aus. Dies wisse nur, o Menschensohn, verderblich ist der leichte Sinn, auf das nicht Gier und blinder Wahn dich lange ketten an das Leid. Almosenspeise gibt das Volk je nach Belieben, gut und schlecht. Der Mönch, der neidisch, missgestimmt, auf anderer Speis und Trank hinblickt, dem wird bei Tag nicht, nicht bei Nacht, zuteil der Selbstvertiefung Glück. Wer aber alle Gier vertilgt, mit Stumpf und Stiel vernichtet hat, dem wird bei Tag, dem wird bei Nacht zuteil der Selbstvertiefung Glück. Kein Feuer brennt wie Lustbegier, kein Fallstrick hält so fest wie Hass, kein Netz verstrickt wie Unverstand, kein Fluss rast wie der Durst dahin. Des nächsten Fehler sieht man leicht, die eigenen jedoch gar schwer. Die Schwächen anderer deckt man auf, so viel als möglich, recht mit Lust. Behutsam birgt man eigene, wie Würfelspieler ihre List. Wer auf der andern Schwächen blickt und immer nur auf Tadel sinnt, des Willenswahn nimmt zu und zu, fern ist der Willenswendung er. Im Luftraum bleibet keine Spur, das Äußere heiligt keinen Mönch. Die Menschheit lacht in Wahnes Lust, Vollendete sind frei von Wahn. Im Luftraum bleibet keine Spur, das Äußere heiligt keinen Mönch. Das Dasein währt nicht ewiglich, die Auferwachten wanken nicht. Ende von Abschnitt 6. Abschnitt 7 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 7, Kapitel 19 bis 21. 19. Das Recht-Kapitel. Nicht also ist man rechtschaffen, dass hastig man ein Urteil fällt. Wer beide Teile sichtend klärt, so Recht wie Unrecht einsichtvoll, und dann nach wohlerwogenem Recht ein unparteiisch Urteil spricht, der Rechtbewahrer, Rechtkenner, der wird Rechtschaffener genannt. Nicht jener ist ein Weisheitfreund, der große, schöne Reden hält. Der Ruhige, ohne Zorn und Furcht, der wird ein Weisheitfreund genannt. Nicht weil man große Reden hält, ist man ein Wahrheitkundiger. Wenn einer wenig nur gelernt und durch die Tat der Wahrheit lebt, der ist ein Wahrheitkundiger, der Wahrheit bis zum Tode treu. Ein Ehrwürdiger ist nicht der, des Haupt mit weißem Haar bedeckt. Herangereift ist seine Zeit, umsonst gealtert heißt man ihn. In jenem, wo die Wahrheit wohnt, Recht, Güte, Selbstverzicht, Geduld, der Fleckenreine, Standhafte, der wird Ehrwürdiger genannt. Nicht durch der Rede Glanz und Macht, nicht durch des Leibes Wohlgestalt, wird liebenswürdig schön ein Mann, der neidisch, selbstisch, listig ist. Wer aber alle Gier vertilgt, mit Stumpf und Stiel vernichtet hat, der Einsichtvolle, rein von Hass, wird liebenswürdig schön genannt. Tonsur macht nicht den Büßer aus, ein Zuchtloser, Verlogener, voll Wunschbegier und Willensdrang, wie könnte der ein Büßer sein? Wer aber jede Sünde tilgt, so groß wie klein, restlos, total, weil er das Böse abgebüßt, deshalb wird Büßer er genannt. Nicht also ist man Bettelmönch, weil man erbittet mildes Mahl. Wer völlig treu der Lehre lebt, ist Bettelmönch, kein anderer. Wer heilig überwunden hat, was hier als gut und bös erscheint, und wissensklar sein Leben lebt, der wahrlich heißet Bettelmönch. Nicht Einsilbigkeit töriger, beschränkter macht zum Einsiedler. Wer aber prüfend abwägend, einzig bewahrt das bessere Teil, und alles Böse schüttelt ab, nur der wird also Einsiedler. Wer beide Welten einsichtig durchschaut, der heißet Einsiedler. Nicht also wird zum Herrenmann, weil herrisch man die Wesen quält. Wer alle Wesen herzlich liebt, ist weit und breit als Herr bekannt. Nicht durch des Ordens strenge Zucht, auch nicht durch vieles Studium, erst durch der Selbstvertiefung Glück und durch die hehre Einsamkeit empfind ich der Entsagung Heil, vor dem die Welt mit Grausen flieht. Als Mönch beruhigt bin ich nun, zerstört ist aller Willenswahn. 20. Das Wegkapitel. Der beste Weg ist der des Heils, die beste Wahrheit die des Leids, der Dinge Bestes Heiligkeit, der beste Mensch der Sehende. Ja, dieser ist der wahre Weg, kein anderer macht das Auge rein. In seiner Fährte schreitet hin, so blendet ihr den Herrscher tot. In seiner Fährte vorschreitend macht ihr ein Ende allem Leid. Verkündet ward von mir der Weg, erkannt die Ebbung aller Qual. Ihr selbst müsst streben, heißen Sinns, die Buddhos sind Verkünder nur. Den Standhaften, den Weisen wird Erlösung aus dem Todesreich. Das ganze Sein fließt immerfort, wer dies mit weisem Sinne sieht, wird bald des Leidelebens satt. Das ist der Weg zur Läuterung. Das ganze Sein ist flammend Leid, wer dies mit weisem Sinne sieht, wird bald des Leidelebens satt. Das ist der Weg zur Läuterung. Die ganze Welt ist wesenlos, wer dies mit weisem Sinne sieht, wird bald des Leidelebens satt. Das ist der Weg zur Läuterung. In Kampfesnöten ohne Kampfesneigung, jung, kräftig und doch schwach und matt und lässig, verzagten, trägen Denkens und Entschließens, nicht findet weise der Bequemliche den Weg. Die Rede wahrend, wahrend die Gedanken, bewahr vor allem Bösen auch dein Handeln. Hast die drei Tatengänge du geläutert, magst du gelangen auf den Weg der Heiligen. Der Weisheit Vater ist der Ernst, der Leichtsinn ist der Weisheit Tod. Erkenne wohl den Scheideweg, da winkt der Tod, das Leben dort, und wähle standhaft jenen Pfad, wo deine Weisheit wachsend steigt. Den Willen fället, nicht den Wald, im Willenswalde wohnet Graus. Habt diesen Wald ihr ganz gefällt, dann, Jünger, seid ihr willenslos. Solang vertilgt nicht ist die Willensgier, ganz ohne kleinsten Rest des Manns zum Weibe, so lang auch bleibet er gebunden, wie an die Mutterkuh ein säugend Kalb. Entreißt ihr alle Eigenliebe, wie man im Herbste Spargellotus auszieht, vollende die Erlösung, das Nibbanam, das der Vollkommene verkündet hat. Hier werde ich die Regenzeit und dort den Sommer zubringen, so plant und überlegt der Tor, der Zwischenfälle denkt er nicht. Wem Weib und Kind und Haus und Hof betörend fesseln jeden Sinn, dem naht, wie Hochflut überfällt, ein schlafend Dorf, der Jache tot. Die Kinder bieten keinen Schutz, die Eltern nicht, die Brüder nicht. Kein Freund und kein Genosse hilft, wann uns der Tod ergriffen hat. Wer dies als notwendig erkennt, der Weise, treu der Ordenszucht, wird klären binnen kurzer Zeit den Weg, der zum Nibbanam führt. 21. Das Sammelkapitel. Wenn kleinen Glückes Aufgebung ein großes Glück als Ziel verspricht, lass fahren, Weiser, kleines Glück, nach großem Glücke strebt dein Sinn. Wer andern Wesen Wehe wirkt, zum Zwecke seines eigenen Wohls, versenkt in Wütens wilden Wahn, wird er vom Wüten nicht erlöst. Was da zu tun ist, tun sie nicht, was nicht zu tun ist, tun sie nur, das aufgeblähte, blöde Volk, dem Wahne fällt es blind anheim. Doch wer da stetig ist und stark, des Leibes Elend innig merkt, der meidet, was zu meiden ist, vollbringt, was da vollbracht sein will. Dem Denker, der die Dinge kennt, vergeht alsbald, was Wähnen war. Wer Mutter, Vater umgebracht, wer Katio, Königsmörder ist, wer Land und Volk vernichtet hat, schuldlos steht da ein Heiliger. Wer Mutter, Vater umgebracht, wer Brahma, Königsmörder ist, ja, wer gemordet einen Mönch, schuldlos steht da ein Heiliger. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht mit treuem Sinn gedenken des erwachten Herrn. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht mit treuem Sinn gedenken seiner Heilslehre. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht mit treuem Sinn gedenken seiner Heilsordnung. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht mit treuem Sinn das Elend dieses Körpers sehen. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht beseligt sind durch Sanftmut, Güte und Geduld. Wohl aufgewacht sind wachsam stets die Jünger Buddho Gotamos, die Tag und Nacht beseligt sind durch heilges Selbstvertiefungsglück. Schwer ist es, Eremit zu sein, schwer findet man daran Geschmack, schwer lebt man in der Häuslichkeit, schwer lastet Sorgenpein auf uns. Schwer lebt man mit den Heimischen, schwer lebt, wer in die Fremde zieht. Wohlan denn, wandre nimmermehr und läutre dich von allem Leid. Ein treuer Mönch im Wandel fest ist reich an Habe, reich an Ruhm. Sei er nun da, sei er nun dort, wohin er kommt, wird er verehrt. Von Ferne sieht man Edle schon, wie das Himalayo-Gebirg. Doch die Gemeinen schwinden rasch, wie nächtlich abgeschossener Pfeil. Allein sitzend, allein schlafend, allein wandelnd entschlossenen Muts, allein zähmend das eigene Selbst, verweile froh im Waldesgrund. Ende von Abschnitt 7. Abschnitt 8 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 8, Kapitel 22 bis 24. 22. Das Höllenkapitel. Wer Falsches aussagt, steigt hinab zur Hölle, und wer getan als ungetan verleugnet, sie beide sind gleichwertig nach dem Tode. Elende Menschen werden sie im neuen Dasein. Gar mancher trägt das Mönchgewand und ist ein Schurke, ist ein Lump. Die Schlechten steigen selbst hinab, durch schlechtes Tun zu schlechtem Sein. Weit besser eine Stahlkugel verschlingen, die rot glühend ist, denn milde Speisung nehmen an als schlechter, sittenloser Mönch. Vier Dingen fällt anheim ein Weiberjäger, der Frauen anderer zu verführen trachtet: unrechtem Tun, unerquicktem Schlafe, dem Tadel und zuletzt dem Höllenwege. Unrecht begeht man und man mehrt die Sündenlast, Des ängstlich still versteckten Paares Lust ist kurz. Der König lässt verhängen schwere Strafe. So jage denn ein Mann nicht Weiber anderer. Gleich wie durch scharfes Rispengras die blöde Hand zerschnitten wird, so zerrt zum Höllenweg hinab missleitetes Asketentum. Was taugen Taten, lässig, lau, Gelübde, listig abgelegt? Asketentum in Säumigkeit hat karge Süße, kargen Lohn. Die Pflicht erfülle, unverzagt, vollbringe, was der Orden heischt. Ein listig, schlau verschlagner Mönch bestäubt sich immer mehr und mehr. Nicht auszuführen böse Tat ist besser, später reut es uns. Wohl auszuführen gute Tat ist besser, denn sie reuet nicht. Wie steile Burg im Grenzgebiet bewacht wird, innen, außen stets, so hüte du dein eigenes Herz beharrlich jeden Augenblick. Wer oft nur einen Augenblick verpasst, erholt sich Höllenpein. Die Menschen, die Schamfreies schämt und nicht beschämt, was schamvoll ist, verkehrter Lehre zugetan, beschreiten sie den schlechten Weg. Die Menschen, die Furchtloses schreckt und Fürchterliches nicht ergreift, verkehrter Lehre zugetan, beschreiten sie den schlechten Weg. Die Tadelloses tadlich sehen und Tadliges untadelig, verkehrter Lehre zugetan, beschreiten sie den schlechten Weg. Die Tadliges als Tadel sehen und Untadliges tadelfrei, der rechten Lehre zugetan, beschreiten sie den guten Weg. 23. Das Elefantenkapitel. Ich trug, gleich wie der Elefant im Schlachtgewühl den Pfeil empfängt, geduldig scharfer Rede Qual. Gemein ist ja das Menschenvolk. Bezähmt geleiten sie ihn her, bezähmt besteigt der König ihn, bezähmt ist der Vorzüglichste, der Schimpf und Spott geduldig trägt. Gut sind gezähmte Maultiere, gut edle Pferde wohlgehegt, gut Elefanten sanft gemacht, doch besser, der sich selbst bezähmt. Denn wahrlich, keins von diesen führt ins unbetretene Reich dich hin, wohin mit wohlbezähmtem Selbst der Selbstbesieger hingelangt. Dhanapalako, der wilde Elefant, dem herber Brunstsaft über beide Schläfen rinnt, gefangen nimmt er keine Nahrung an, es denkt an seinen teuern Wald der Elefant. Ein müder, matt gewordener, fauler Vielfraß, der schläfrig, träge überall herumliegt, gleich Gnadenbrot genährtem Elefanten tritt wieder, immer wieder in das Dasein. Einst stürmte jubelnd dieses wilde Herz dahin, wohin sein Wille, seine Lust, sein Glück es trieb. Von heut an werd ich tapfer halten dich zurück, gleich wie der Bändiger den Elefanten zwingt. Seid wachsam, heiter, ernsten Sinns, und hütet wohl das eigene Herz. Reißt aus dem Irrweg euch heraus, wie sumpfversunkener Elefant. Wenn einen einsichtigen Freund du findest, der mit dir wandelt, ernst, entschlossen, standhaft, siegreich bezwingend sämtliche Gefahren, leb heiter glücklich du mit ihm, o Weiser. Wenn keinen einsichtigen Freund du findest, der mit dir wandelt, ernst, entschlossen, standhaft, gleich wie ein König nach des Reichs Besiegung, zieh hin allein, dem Waldeselefanten gleich. Wer einsam bleibt, ist besser dran, mit Toren schließt man keinen Bund. Allein zieh hin und meide alles böse Tun, still, heiter, frei, dem Waldeselefanten gleich. Ein Glück sind Freunde, wenn uns Not betroffen, ein Glück Zufriedenheit, sei's diese, jene, ein Glück der edle Sinn beim Lebensende, ein Glück das ganze Leiden zu verlassen. Ein Glück der Welt ist Mutterschaft, ein Glück ist auch die Vaterschaft, ein Glück der Welt ist Mönch zu sein, ein Glück ist auch die Heiligkeit. Ein Glück ist stete Redlichkeit, ein Glück gesichertes Vertrauen, ein Glück Weisheit ergriffen sein, ein Glück nichts Böses je zu tun. 24. Das Lustkapitel. Des sorglos hinlebenden Menschensohns durstige Lebenslust wächst wie ein Schlinggewächs. Er stürmt dahin von Sein zu Sein, gleich wie ein Affe, der im Walde Früchte sucht. Wen diese niedre Lebenslust, die Weltbeherrscherin, beherrscht, dem schießen Qualen quellend auf, wie Flechtengras im Wiesengrund. Doch wer sie, diese Lebenslust, die schwer bezwingbar ist, bezwingt, an dem kann haften keine Qual, wie Wasser nicht den Lotus netzt. Was Herrliches will sagen ich euch allen, die ihr um mich seid. Des Wollens Wurzel grabet aus, gleich wie der Wurzelgräber gräbt, damit euch nicht wie Wasser Schilf der Tod zerreiße wieder neu. Gleich wie ein Wurzel unversehrter, starker Baum, wenn auch gefällt, von Neuem wiederum erwächst, so auch erwächst das Leiden immer wiederum aus seiner unversehrten Wurzel Lebenslust. Wer Dutzenden von Lustströmen, die mächtig durch sein Mark rinnen, von Willensgier betöret folgt, den Tollen fegt die Flut hinweg. Die Fluten fließen überall, aufschießend steht das Unkraut da. Habt ihr dies Unkraut wachsen sehen, reißt weise ihm die Wurzel aus. In des Begehrens Flusse hinfließend befriedigen die Wesen ihre Lust. Die Reizberückten, Wohlseinwünschenden, gehen wieder zu Geburt und Alter hin. Von Lebenslust umzingelt ist das Volk, rennt rundherum, gehetztem Hasen gleich. In Daseinsbanden schmachten alle, sie leiden wieder, immer wieder, lange schon. Von Lebenslust umzingelt ist das Volk, rennt rundherum, gehetztem Hasen gleich. Wohlan, die Lebenslust verneine ein Mönch, der seine Heiligung ersehnet. Wer nach Nibbanam seinen Willen hingewandt, willenserlöst ist er und dennoch willensvoll. Seht ihn, betrachtet einen solchen, erlöst ist er und eilt zum Bunde hin. Nicht jenes Band benennen fest die Weisen, das man aus Stahl, aus Holz, aus Hanf verfertigt. Des Willens Wunschbegier nach Gold und Schätzen, nach Kindern, Weibern inbrünstig verlangen, das wahrlich nennen festes Band die Weisen, zu Boden zerrend, zähe, schwer zu lösen. Dies Band durchschneidend ziehen sie fort vom Hause, die Wunschlosen, der Liebe Glück verlassend. Die Giergebundnen leben in den Fluten, wie in dem selbstgewirkten Netz die Spinne. Durchreißend dieses schreiten hin die Weisen, die Wunschlosen, das ganze Leid verlassend. Vergangenes lasse, lasse Künftiges, lass Gegenwärtiges, Weltüberwinder. Mit überall erlöstem Herzen gehst nimmer zu Geburt und Alter hin. Des Absichtvollen, brennend Wünschenden, wild aufgeregt nach Wohlsein spähenden, gierige Lebenslust wächst immer mehr und mehr, er schweißet eifrig feste Fessel sich. Doch wer voll Einsicht froh beruhigt weilt, das Weh mit klarem Geiste stets bedenkt, der wahrlich wird zernichtigen, der wird zerhauen das zähe Todesband. Vollendung habe ich erreicht, bin furcht und schuldlos, willensrein. Zerstört habe ich das Weltgerüst, das letzte Dasein lebe ich nun. Vom Wollen rein, von Schuld erlöst, klar kennend dieser leere Sinn, verstehe man den ganzen Text, so wie den Anfang auch den Schluss. Ein solcher lebt zum letzten Mal, den Weisheitheeren heißt man ihn. Allüberwinder, Allerkenner bin ich, von allen Dingen ewig abgeschieden, verlassend alles, Lebenswahn geläutert, durch mich allein belehrt, wen kann ich nennen? Alle Gaben überwältigt Wahrheitgabe, alle Würzen überwältigt Wahrheitwürze, alle Wonnen überwältigt Wahrheitwonne, Willenswendung überwältigt alles Wehe. Zugrunde richtet Reichtumsglück den Narren, der nicht Rettung sucht. Aus Gier nach Reichtum schädigt er die andern als sein eigen Selbst. Unkraut verzehrt liegt da das Land, und Gier verzehrt ist dieses Volk. Gierlosen milde Gabe Wein trägt wahrlich hocherhabene Frucht. Unkraut verzehrt liegt da das Land, und Hass verzehrt ist dieses Volk. Hasslosen milde Gabe Wein trägt wahrlich hocherhabene Frucht. Unkraut verzehrt liegt da das Land, und Wahn verzehrt ist dieses Volk. Wahnlosen milde Gabe Wein trägt wahrlich hocherhabene Frucht. Unkraut verzehrt liegt da das Land, und Wunsch verzehrt ist dieses Volk. Wunschlosen milde Gabe Wein trägt wahrlich hocherhabene Frucht. Ende von Abschnitt 8. Abschnitt 9 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha, übersetzt von Karl Eugen Neumann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 9, Kapitel 25 bis 26. 25. Das Mönchkapitel. Beim Sehen behüten sich ist gut, gut sich behüten beim Gehör. Beim Riechen hüten sich ist gut, gut sich behüten beim Geschmack. Beim Fühlen hüten sich ist gut, gut sich behüten beim Gespräch. Beim Denken hüten sich ist gut, gut überall behüten sich. Ein Mönch, der allbehütet ist, wird alles Leidens selig los. Wahrend die Hände, wahrend die Füße, wahrend die Rede, gewahrt ganz und gar, selbst beruhigt, beglückt und entrücket, einsam beseliget, den nenne Mönch ich. Ein Mönch, der mit bezähmtem Mund von Hochmut frei zu sprechen weiß und Wahrheit zeigt und Wahrheit lehrt, des Rede ist wie Honig süß. Der in der Lehre Lebende, der sich der Lehre Freuende, der ernstlich sie Ergründende, auf ihren Sinn bedachte Mönch, bleibt treu dem Guten zugetan. Dein Almosen schätz nicht gering, beneide nicht die anderen. Dem Mönch, der Gaben anderer giert, wird Selbstvertiefung nicht zuteil. Der Mönch, der wenig nur erhielt und seinen Teil gering nicht schätzt, ihn wahrlich preisen Götter selbst, den reinen, edlen, standhaften. Wem gänzlich alles Ich und mir in diesem Scheindasein entschwand und Kummer nicht im Busen brennt, ein solcher, ja, wird Mönch genannt. Der gütig, mild Verweilende, der Ordnung Buddhos frohe Mönch, erreichet wohl der Ruhe reich, des Daseins Endes Seligkeit. Schöpf aus, o Mönch, dies schwere Schiff, entleert führt es dich leicht hinweg. Bist leer du von Begier und Hass, dann eilst du zum Nibbanam hin. 5 schneide durch, lass fahren 5, von 5en mach dich völlig frei. Ein Mönch, der den 5 Wahnströmen entrann, heißt Fluterretteter. Wach selbstvertieft, o Mönch, lass Trägheit, lass Liebeslust dir nicht ins Herze schleichen. Wehr ab die bittre Glut des Leichtsinns, auf daß du, qualentbrannt, nicht klagest, wehe. Nicht wird Vertiefung Unweisem und Weisheit Unvertieftem nicht. Der selbstvertiefte, weise Mönch, o, der ist dem Nibbanam nah. In leere Zelle eintretend, gestillt beruhigten Gemüts, wird überirdisch wohl dem Mönch, der klar die ganze Wahrheit sieht. Wenn immer tiefer er durchschaut des Leben, Sterbens, Wandelsein, ergreift ihn Wonneseligkeit, da er das Ewige erkennt. Dies ist das Erste, Vornehmste, was hier dem weisen Mönche ziemt, die Sinne halte er bezähmt, zufrieden lebe er beglückt, der Ordenszucht standhaft getreu. Nur edle Freunde wähle er, geläuterte, gefestigte, er selbst sei gütig, sanft und mild, im Wandel rein und makellos, dies wird ihn selig sättigen, und enden wird er alles Leid. Gleich wie die Staude des Jasmins die welken Blüten schüttelt ab, so werfet Gier, so werfet Hass, ihr Jünger, weit hinweg von euch. Der Tuns und Redens Ruhige, der stillgewordene, standhafte, der Weltlust abgewandte Mönch, der wird Beruhigter genannt. Du selbst treib rüstig an dich selbst und läutre dich durch dich allein. So selbstbehütet, einsichtvoll, wirst glücklich weilen du, o Mönch. Das Selbst nur ist des Selbstes Herr, das Selbst nur ist des Selbstes Hort. Daher behüte wohl dich selbst, wie edles Ross der Händler hegt. Der viel beglückt durchwonnigte, der Ordnung Buddhos frohe Mönch, erreichet wohl der Ruhe reich, des Daseins Endes Seligkeit. Wer sich ein zarter Jüngling noch als Mönch dem Orden Buddhos weiht, der leuchtet durch die finstre Welt gleich wie der Mond aus Wolkennacht. 26. Das Heiligenkapitel. Durchkreuze kräftig diesen Strom der Willenslust, o Heiliger. Kennst du des Daseins Aufhebung, dann weißt du, was das Nichtsein ist. Wenn beide Pole dieses Seins der Heilge überwunden hat, dann fallen alle Fesseln ab von ihm, dem Klarverstehenden. Wem Jenseits so wie Diesseits schwand, wem Diesseits Jenseits nichts mehr gilt, den Stachellosen, Seinlosen, den heiß ich einen Heiligen. Den selbstvertieft Stillsitzenden, gewirkten Werkes frei von Wahn, das höchste Gut Genießenden, den heiß ich einen Heiligen. Bei Tage strahlt der Sonne Licht, bei Nacht der milde Mondenschein, in Waffenglanz der Krieger strahlt, der Priester strahlt in sich vertieft, den ganzen Tag, die ganze Nacht erstrahlt der Wache hell verklärt. Wer Sündenheil wird Heiliger, wer einsam Eremit genannt. Wer seiner eigenen Schuld entsagt, heißt deshalb ein Entsagender. Man greife keinen Heiligen an, doch angegriffen flieh er nicht. Weh dem, der einen Heiligen schlägt, und weh auch ihm, der jenen flieht. Nicht wenig fördert es den wahren Büßer, wenn allem Gnügen er sein Herz verschließet. Doch nach und nach entsagt er jeder Selbstqual, und nach besiegt er dieses Leiden. Bei wem in Taten, Worten nicht und in Gedanken fehl nicht ist, den dreifach festbehüteten, den heiß ich einen Heiligen. Wer dir die Wahrheit auferschloß, die der Vollendete gelehrt, den mögst du ehren nach Gebühr, wie Feuer ehrt der Brahmane. Nicht Haargeflecht, nicht Ahnenzahl, nicht hoher Rang macht heilig dich, doch wenn du wahrer Lehre folgst, dann wirst du rein, wirst heiliger. Was hilft dein Haargeflecht, o Tor, was deine Tracht, das Herne Hemd? Im Innern haust Verderben dir, das Äußere machst du hell und blank. Das Wesen, welches Lumpen trägt, das magre, nervensehnige, einsam im Walde, selbst vertieft, das heiß ich einen Heiligen. Den preis ich nicht als Brahmanen, der fleischlich bloß geboren ward. Ja, ja, nur sagt er immerzu, und strebt nach diesem, strebt nach dem. Wer weder dies noch das erstrebt, den preis ich einen Brahmanen. Wer jedes Band durchschnitten hat und nimmermehr erschüttert wird, den Überwinder, fesselfrei, den heiß ich einen Heiligen. Wer Band und Riemen, Strang und Seil mit Macht zerschnitten hat entzwei und auferwacht den Riegel hebt, den heiß ich einen Heiligen. Wer Schmähung, Schläge, Haft und Tod geduldig, ruhig, sanft erträgt, den Dulder hält, der herrlich taugt, den heiß ich einen Heiligen. Der unerzürnbar schlichte Mann, der alles aushält, nichts verwünscht, der sanft das letzte Dasein lebt, den heiß ich einen Heiligen. Dem Tropfen gleich am Lotusblatt, dem Senfkorn gleich an spitzem Pfriem, wer an der Lust nicht hängen bleibt, den heiß ich einen Heiligen. Der Leiden Ende, wer ist da, hienieden noch an sich erfährt, von Lasten ledig, Fesseln frei, den heiß ich einen Heiligen. Der tief bedacht ist, weise will, den Weg und Abweg deutlich schaut, das höchste Gut errungen hat, den heiß ich einen Heiligen. Den weltlicher und geistlicher Gemeinschaft Unzugänglichen, den heimlos, wunschlos Wandernden, den heiß ich einen Heiligen. Verwerfend jede Waff und Wehr, nicht Tierenfeind, nicht Pflanzenfeind, wer weder tötet, weder schlägt, den heiß ich einen Heiligen. Wutlos in dieser Wütenswelt, wehrlos in dieser Waffenwelt, wunschlos in dieser Wunscheswelt, den heiß ich einen Heiligen. Wer abgeworfen Gier und Hass und Hochmut und Scheinheiligkeit, Senfsamen gleich von spitzem Pfriem, den heiß ich einen Heiligen. Wer ohne Ärger, ohne Grimm, der Wahrheit klare Sprache spricht, wodurch er keinen kränken kann, den heiß ich einen Heiligen. Wer da nicht Großes, Kleines nicht, was fein ist, grob, schön, unschön ist, wer nichts von allem nehmen mag, den heiß ich einen Heiligen. Wer nichts erhofft von dieser Welt, wer nichts erhofft von jener Welt, von Hoffnung heil ist, fesselfrei, den heiß ich einen Heiligen. Wer nirgend haften, hangen kann, in Weisheit nimmer ungewiss, am ew'gen Ufer angelangt, den heiß ich einen Heiligen. Wer guter tat und böser tat, wer beiden Fesseln sich entwand, den gramlos, gierlos, lauteren, den heiß ich einen Heiligen. Dem reinen, vollen Monde gleich, dem strahlend, heiter Herrschenden, den Gnügehabens Endiger, den heiß ich einen Heiligen. Wer diesem Irrweg, diesem Sumpf, dem Wahn der Wandelwelt entrann, gerettet, welterlöst, vertieft, unwandelbar, unzweifelhaft, erloschen ohne Überrest, den heiß ich einen Heiligen. Wer da der Liebe Glück verließ und Haus und Heimlos weiterzieht, den Liebegnügensendiger, den heiß ich einen Heiligen. Wer da den Willenstrieb verließ und haus- und heimlos weiterzieht, den Willegnügensendiger, den heiß ich einen Heiligen. Entronnen diesem Menschenreich, entgangen aller Götterwelt, von jedem Joche losgelöst, den heiß ich einen Heiligen. Der Lust und Unlust abgewandt, verglommen nirgend haftend an, den Überwinder aller Welt, den heiß ich einen Heiligen. Der Wesen schwinden, wer es merkt, und ihr Erscheinen allzumal, unhaftbar, selig, auferwacht, den heiß ich einen Heiligen. Von dem nicht Götter, Geister nicht und Menschen nicht die Spur erspähn, den Wahnversieger, Weiheherrn, den heiß ich einen Heiligen. Wem nichts mehr gilt Vergangenheit, nichts Zukunft und nichts Gegenwart, wer nichts erstrebt, wer nichts mehr nimmt, den heiß ich einen Heiligen. Den Heeren Allerherrlichsten, den Helden Hocherhabenen, den Weheüberwältiger, den Klaren, Allvollkommenen, den Wachen, den Vollendeten, den heiß ich einen Heiligen. Vergangen Dasein, wer das kennt, so Unterwelt wie Oberwelt, und die Geburten hat versiegt, alleinig durch die Dinge schaut, den Allvollendensendiger, den heiß ich einen Heiligen. Ende von Abschnitt 9. Ende von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha. Übersetzt von Karl Eugen Neumann.